Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, Stefan Lark, Stefan Raab lebt noch. Wir sind auch wieder da. Ich grüße euch herzlich. Also alles im Lack. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Und das Thema heißt, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Und ich möchte mit Menschen sprechen, die dieses sagen. In meinem Leben dreht sich absolut alles um Sex. Ich bin in Sachen Sex absolut drauf. Ich brauche übermäßig viel Sex. Oder Sex ist vielleicht auch mein Beruf. Also wenn ihr mit mir über dieses Thema reden wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Ich bin sehr gespannt auf die erste Anruferin, nämlich auf Nathalie. Und die ist süße 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Nathalie. Hallo. Du hast dich direkt angesprochen gefühlt bei dem Thema. Ja, erstmal wollte ich dir sagen, ich verfolge deine Sendung schon sehr lange. Ja. Großes Lob an dich und ich bin sehr froh, dass ich mal bei dir durchgekommen bin. Endlich. Ja, ich freue mich auch. Thema und auch noch die erste dazu. Und das auch noch. Also besser kann es gar nicht kommen. Umso gespannter sind wir, was du zu erzählen hast zu dem Thema. Genau so. Und zwar gehe ich der Prostitution nach. Mhm. In einer Privatwohnung. Bin damit auch sehr glücklich. Und habe auch einen sehr toleranten Freund, der das auch akzeptiert. Du gehst der Prostitution nach in einer Privatwohnung. Das klingt so ganz technisch. Du bist eine Luxushure, darf ich das so sagen? Mehr oder weniger, ja. Ja. Also die Preise sind nicht übertrieben, aber mehr oder weniger. Weil ich diese Club-Atmosphäre mit dem Barbetrieb und dem Aufgedrehten, das ist nicht so mein Ding. Ja. Das habe ich auch gemerkt. Diese Wohnung, wem gehört die? Ist das deine Wohnung? Nein, oder? Wir sind halt zu zweit. Und die Kollegin von mir hat die angemietet. Achso, ihr seid ein eigenständiges Unternehmen quasi, ihr beide. Im Prinzip ja, genau. Ohne einen Mann oder einen Zug. Wir arbeiten da ist kein Mann. So die Chefin, ja. Die wohnt auch in dem Haus, wo diese Privatwohnung ist. Ach, es gibt noch eine Chefin, oder? Ja, ist die arbeitet aber selber nicht. Wie gesagt, sie vermietet das halt nur. Mhm. Und wir zwei haben die Wohnung im Prinzip für uns allein. Und seid da Frauen eurer selbst, ne? Also da könnt ihr schalten und walten, wie ihr wollt. Genau so ist ja. Das da. Du hast heute gesagt, die Preise sind nicht so ganz enorm hoch. Wie viel kostet das denn bei dir so ein normales Nümmerchen? Ja, das ist im Prinzip wie überall. Das fängt bei 100 Mark an, weil weiter hoch kann man mit dem Normalen nicht gehen, weil sie überall runtergehen. Mhm. Konkurrenz ist groß. Genau, und es auch viele, vor allem ausländische Frauen gibt, die Unterpreis arbeiten, die schon für 50 Mark vieles anbieten. Deswegen können wir nicht so hochgehen mit den Preisen. Du bist ja wirklich, wie ich gerade schon so am Anfang sagte, blutjung, ne? 18 Jahre erst alt. Ja. Wie lange betreibst du denn diesen Job schon? Ich habe das kurz nach meinem 18. Geburtstag angefangen. Achso, das heißt noch nicht ganz so lange wahrscheinlich dann. Also knappes Jahr höchstens. Ne? Was hast du vorher gemacht? Vorher habe ich die Schule zu Ende gemacht. Dann hatte ich eine Lehre angefangen. Mit welchem Abschluss? Mit einem normalen Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss, ja. Und dann hast du was für eine Lehre angefangen? Als Kinderpflegerin. Aber die hast du abgebrochen? Die habe ich abgebrochen. Wie kam denn dann der Kontakt zustande zu dem Milieu, zu den Frauen, ja, zu der Szene? Ich habe gemerkt, dass mir halt Sex total viel Spaß macht. Mhm. Ja, und dann kam ich halt auf die Idee irgendwann. So, da habe ich mir aber gedacht, solange du 17 bist, darfst du noch nicht, weil sich dann auch die Leute, die dich einstellen würden, strafbar machen. Mhm. Da habe ich dann gewartet, bis ich 18 wurde, ja, und dann einen halben Monat später habe ich dann angefangen. Und wie hast du diesen Kontakt bekommen, zu deiner Chefin beispielsweise? Das war so, wie gesagt, ich habe vorher in einem Club gearbeitet, wo ich dann halt gemerkt habe, dass das mir nicht so lag. Mhm. Ich habe mir die Zeitung geschnappt, mal durchgelesen, da wird ja oft gesucht. Club sucht Mitarbeiterin, Privatwohnung sucht Mitarbeiterin. Und so kam es dann? So kam es dann, genau. Und hast du gerade gesagt, dass dir Sex generell sehr viel Spaß macht? Ja. Und kann ich jetzt sagen, dass du dein Hobby zu deinem Beruf gemacht hast? Das könnte man so sagen, genau. Und mit meinem Freund habe ich auch noch regelmäßigen Sex. Ja, wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? Gute drei Jahre. Hat der denn von Anfang an die Entscheidung mitgetragen, dass du in dieses Gewerbe einsteigst? Wir hatten darüber gesprochen gehabt. Mhm. Ich habe ihm gesagt, dass ich es gerne machen möchte. Mhm. Und er hat es auch akzeptiert. Und wir trennen das auch beruflich und privat. Und er hat wirklich überhaupt gar keine Probleme damit, wenn du abends oder wann auch immer nach Hause kommst. Wohnt ihr beiden zusammen auch? Wir wohnen zusammen, ja. Das heißt, wenn du nach Hause kommst und er weiß, so und so viele Männer hast du befriedigt während deiner Arbeitszeit, das ist dein Job, da hat er kein Problem mit. Dann nee, weil das ist ja Beruf und privat ist wieder privat. Ja, sagt weil man wir so. Das ja auch trennen. Sagt man so, aber der eine oder andere, ich bekäme es zum Beispiel nicht so klar hin. Also wenn ich jetzt mit dir zusammen wäre, hätte ich meine Probleme. Um nicht zu sagen, ich hätte große Probleme, größte Probleme. Mhm. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? 7 bis 8 Stunden. Und in welcher Zeit? Eher in den Nacht- oder Abendstunden oder am Tag? Nachmittagsüber, also von mittags bis abends, spätestens 9, halb 10. Hast du bei deiner Arbeit regelmäßig einen Orgasmus? Regelmäßig nicht. Es kommt drauf an, was für Gäste das sind und wie die Gäste mit einem umgehen. Es gibt Gäste, die da kann man dann einfach nicht den Kopf ausmachen, wie man es normalerweise in dem Beruf sollte. Und dann gibt es auch wieder diejenigen, da denkt man, hoffentlich ist der bald weg. Das ist ganz unterschiedlich. Aber Nathalie, wenn du auch bei deinem Job wirklich dann sexuell was empfindest und das geil findest, schön leidenschaftlich findest, sogar einen Orgasmus bekommst, wo ist denn da, wie kann man denn die Trennlinie ziehen zum Privaten? Also wenn du jetzt mir sagen würdest, im Job habe ich nie einen Orgasmus, ziehe ich so ab die Nummer, ja, dann könnte ich es verstehen. Es gibt Frauen, die sagen wirklich, sie haben nie einen Orgasmus. Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Kollegin, mit der ich zusammenarbeite, die ist jetzt schon was länger im Geschäft und die hat auch gesagt, das kann nicht sein, weil jede Frau hat irgendwann mal einen Gast, der halt wirklich so gut drauf ist, dass man halt dann wirklich einen Orgasmus kriegt. Doch. Dass man damit mitgeht quasi, ne? Genau. Mhm. Nur, wie gesagt, der Sex mit meinem Freund ist halt schöner, intensiver und die Orgasmen sind auch viel schöner. Hast du denn dann überhaupt richtig Bock noch auf deinen Freund, wenn du den ganzen Tag quasi im Dienst warst? Macht einem dann Sex noch Spaß abends? Es kommt drauf an, wie viele Männer ich hatte und wie sie drauf waren. Mhm. Oftmals ist es auch so, wenn ich dann nach Hause komme, wenn ich halt jetzt ziemlich heftige hatte, die meinten, wie die Hasen zu rammeln und sonstiges, dass mein Freund mir das dann schon am Gesicht ansieht, dass es mir nicht so gut geht, dann nimmt er auch Abstand und sorgt nicht. Also das ist nicht so, dass er sagt, du blöde Kuh, du willst jetzt keinen Sex mehr haben, das macht er nicht. Also das war so sehr rücksichtsvoll. Ein wirklich sehr toleranter Freund. Ne? Und von Anfang an ging das so. Genau, das ging von Anfang an so. Würdest du sagen, dass du so sexorientiert bist, dass du, wenn du nicht in diesen Beruf gegangen wärst, Probleme hättest, dass du gar nicht genug Sex bekämst? Dass du so ein bisschen nymphomanisch veranlagt wärst? Das könnte gut sein. Mhm. Und wie hast du das vorher hingekriegt, bevor du als Hure gearbeitet hast? Ja, das hat sich ja mit der Zeit alles so entwickelt gehabt, weil ich bin ja auch noch jung. Mhm. So, und dann fing es dann an, dann wollte ich mehrmals Sex haben und so, auch am Tag mit meinem Freund zusammen. Und der wollte nicht so viel? Das war unterschiedlich. Ja. Also ist das ja, wenn das alles wirklich so perfekt gelöst ist, ist es ja wirklich die Ideallösung wiederum, ne, bei euch. Du hast Spaß bei deinem Job, du hast Spaß mit deinem Freund, du hast einen starken Sextrieb, den du somit befriedigen kannst, also was will man mehr, ne? Genau. Und ich bin damit auch sehr glücklich. Mhm. Vor allem auch glücklich darüber, dass ich so einen toleranten Freund habe. Ja. Nun weiß ich aber wirklich von sehr, sehr vielen Gesprächen mit Huren, dass dieses Gewerbe nicht immer nur eitel Sonnenschein ist. Das weiß ich auch. Das wie gesagt, es gibt auch Scheißgäste und Aber das gelingt dir so wegzustecken, dass du sagst, okay, das gehört dazu, irgendwie einen unfreundlichen, stinkenden, was weiß ich, wenn es davon aussieht, als würde er gerade aus dem Gott kommen, dann lassen wir die Gäste auch gar nicht rein. Also wir achten schon ein bisschen darauf, ne? 18 Jahre erst alt, wie sind denn deine Pläne? Möchtest du das lange machen oder ist das nur für so eine Zwischenzeit gedacht? Ich möchte das jetzt erstmal noch weitermachen. Mhm. Vielleicht noch mal eine neue Ausbildung anfangen und die zu Ende bringen. Wäre auch nicht übel, ne? Genau, deswegen habe ich mir den Gedanken auch schon gefasst. Mhm. Nächstes Jahr vielleicht mal anfangen. Mhm. Und ansonsten, solange ich fit bin und das noch schaffe, seelisch, körperlich, mit den Nerven, das noch weitermachen. Mhm. Du verdienst ja schon auch eine ganze Menge Geld, also viel mehr Geld als andere Mädels in deinem Alter. Was machst du mit dem Geld? Verprasst du das? Fängst du jetzt schon an, das zu sparen, vielleicht für die Zeit hinterher mal? Teilweise sparen, teilweise ausgeben. Mhm. Was haben denn deine Freundinnen von früher oder gar deine Familie, deine Eltern gesagt? Meine Mutter, das war so gewesen, ich hatte es ihr gesagt, ich habe erstmal ein paar Monate gewartet gehabt, bis ich mir selbst auch sicher war, dass ich das wirklich mache. Da habe ich dann tränenüberströmend vor ihr gestanden und aufgelöst. Ja, und dann hatte ich ihr das halt gesagt gehabt. Da hat sie mich in den Arm genommen, mich geküsst und gesagt, dass sie mich immer noch lieb hat, genauso wie vorher, weil ich ja schließlich ihre Tochter bin und sie mich deswegen nicht abstoßen würde. Na, so wünscht man sich die Mama. Heute Abend war ich sogar noch bei ihr gewesen. Heute warst du nach der Arbeit noch ein bisschen bei ihr Kaffee trinken. Genau. Also es hört sich ja alles wirklich völlig in Ordnung an, ne? Ja, das habe ich auch schon den Leuten bei dir im Hintergrund gesagt. Ich möchte da nicht negativ drüber reden, sondern es gibt auch positive Sachen. Es kann auch positiv sein. Wenn man die richtigen Eltern hat, selbst die richtige Einstellung und den richtigen Partner dafür, dann klappt das alles. Du bist jetzt gerade in der Freizeit, du rufst nicht aus deiner Wohnung an. Und morgen geht's dann wieder los, morgen Nachmittag. Morgen Mittag geht's wieder los um zwei, Hast du eigentlich auch Stammgäste? Habe ich auch, ja. Auf die man sich dann auch besonders freut, auf den einen oder anderen? Es gibt den einen oder anderen, worauf ich mich dann auch freue, ja. Die meisten sind dann auch Stundengäste. Ich habe auch teilweise Gäste dazwischen, Stammgäste, die sagen dann immer, ich möchte, dass du glücklich bist. Die fangen dann an, mich zu massieren und verwöhnen. Ach so, das geht nicht gleich. Die wollen dann hinterher nur ein bisschen entspannen, mehr wollen die nicht. Die wollen halt in erster Linie, dass ich glücklich bin. Solche Gäste habe ich dann auch und da freue ich mich natürlich drauf. Das ist natürlich gar nicht schlecht, ne? Du musst eigentlich gar nicht arbeiten und kriegst die Kohle dafür. Genau. Was heißt denn Stundengäste? Sind die dann eine ganze Stunde da oder wie? Genau, den Service haben wir ja auch, den Stundenservice. Was kostet eine Stunde? Die liegt zurzeit zwischen 200 und 250. Und kann man in der Stunde dann alles bekommen, was man möchte? Also es ist nicht direkt Paris bei Nacht die Stunde, sondern das ist normal, beidseitig französisch möglich, Verkehr, mehrmalige Entspannung. Also mehr ist das im Prinzip. Alles so Fachwort. Sonderwünsche wie französisch total oder anal oder sonst das wird alles extra berechnet. Darf ich dann mal ganz indiskret fragen, was einmal anal kostet zusätzlich? Anal kostet 300, 350, ist von jedem Mädchen selbst abhängig, aber ich selber mache es. Immer 350 mal Aufschlag dann auch zu dem anderen. Genau, anal wird immer extra berechnet. Ja. Teure Geschichte. Ja. Also das war eine Natalie, eine junge Prostituierte, eine junge Hure, die sagt, dass sie mit ihrem Job, so wie sie ihn jetzt macht, vollkommen zufrieden ist. Und das muss man ja auch akzeptieren. Man muss das ja auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die in dem Bereich wirklich auch gut arbeiten und gerne arbeiten. Genau. Ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute, Natalie. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Und viel Glück noch bei deiner Sendung. Dir auch alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Unser Thema heute Nacht. In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Wie seid ihr drauf? Sagt ihr, in meinem Leben dreht sich alles um Sex? Oder vielleicht muss sich sogar in eurem Leben zwangsläufig alles um Sex drehen, weil ihr nämlich im Sexgewerbe, was auch immer, so wie wir es gerade gehört haben von Natalie, beruflich tätig seid. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Markus, herzlich willkommen. Hallo, Jürgen. 27 Jahre alt, hallo. Hallo, grüß dich. Markus. Und zwar, es ist also ganz klar, früher war das bei mir so gewesen, war ich sexmäßig voll drauf gewesen, bin also in Diskotheken gelaufen und wollte eigentlich sehen, dass ich so viel möglich Frauen im Markt kriege. Und dann habe ich irgendwann auch mal die Frau meines Lebens gefunden. Das ist also so gewesen, wir sind zusammengezogen später und sie hat sich das Blatt total gewendet. Das heißt, ich habe zwar einen Spaß gehabt, aber es wurde mir zu viel. Mit der Frau dann, oder was? Mit der Frau. Weil sie auch so viel wollte, oder was? Ja, sie wollte zu viel. So, und das ging immer höher, immer mehr. Wie viel wollte sie denn? Wie viel wollte sie denn haben? Ja, also ich sag mal, wenn da zwei, drei Mal am Tag waren, ist da nichts gegen. Ist schon viel. Und es ist natürlich so geworden, ich wollte jetzt, also ich kenne ja deine Sendung, ist das so, vielleicht kannst du mir mal einen Tipp geben, vielleicht irgendwie so eine sexhemmende Pille, vielleicht kennst du sowas, nicht Viagra, das Gegenteil. Moment, langsam jetzt mal, seit wann bist du jetzt mit deiner also das ist, Liebsten ich sag mal, das ist vielleicht ein halbes Jahr jetzt, akut. Dass du sie kennengelernt hast, wann hast du sie kennengelernt? Also kennengelernt, weil... Jetzt ist er weg. Ach, jetzt wurde es gerade spannend, nun ist die Leitung weggebrochen. So geht das hier mit unserer Technik. Das ist nicht die Technik, das ist der Computer schuld. Na gut, dann machen wir weiter mit Svenja. Svenja ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Svenja. In deinem Leben dreht sich auch alles um Sex? Ja. Warum? Auf jeden Fall. Erzähl. Warum? Es hat sich so ergeben. Ich sag mal so, ich habe mit 14 mein erstes Mal gehabt. Mhm. Und dann lief eigentlich lange Zeit nichts, weil es war chaotisch hoch 3. Das erste Mal? Ja. Inwiefern? Erzähl. Also es war eigentlich, es war ein guter Freund von meinem Bruder und der war 7 Jahre älter. Mhm. Und das ist in der Zeit, in dem Alter ein Riesenunterschied, ne? Ja. Ja, und das war meine erste große Liebe. Mhm. Und ist klar, und dann waren wir zusammen und dann hat er eben gesagt, ja, komm, lass uns mal. Und dann bin ich drauf eingegangen und es war nur mit Schmerzen verbunden, mhm, und total unpersönlich irgendwie. Mhm. Und kurz darauf waren wir auch direkt auseinander. Und dann habe ich auch gewusst, was ich davon zu halten hatte. Also keine gute Erinnerung an das erste Mal? Nee, würde ich nicht gerade sagen. Nee, nee, nee. Mhm. Und dann eben durch durch eine Beziehung bin ich immer mehr drauf gekommen, ne? Mhm. Und dann eben auch von Nightstands und dann eben auch Beziehungen, wo eben nur Sex lief und mehr auch nicht, ne? Mhm. Um es nochmal so einzuordnen, wie lange hast du dann quasi so eine Ruhephase gehabt, bis es dann so richtig losging? 2 Jahre. Ach, 2 Jahre nur? Ja. Doch nicht länger. Du bist ja heute schon 22. Ja. Wie sieht denn so dein Sexalltag aus? Beschreib den mal. Mein Sexalltag? Mhm. Also, ich bin in einer festen Partnerschaft. Mhm. Und wenn mein Freund nach Hause kommt, der ist auch sehr sexuell auf mich fixiert. Mhm. Wir brauchen nur miteinander zu telefonieren. Dann und dann kribbelt es schon. Dann ist es schon ein sexuelles Gespräch. Ne? Wie lange seid ihr zusammen? Also über ein halbes Jahr. Das ist ja noch sehr frisch. Ja. Ne, kann man sagen. Ihr wohnt nicht zusammen in einer Wohnung? Doch, wir wohnen in einer Wohnung. Ihr wohnt schon in einer Wohnung. Und wenn ihr dann nachmittags oder so, wenn ihr seid beide berufstätig? Nee, er ist berufstätig. Wir sind schon nach 2 Wochen zusammengezogen, so, weil hat schon alles so festgestanden. Das heißt, wenn er dich nachmittags von der Arbeit anruft, um mal guten Tag zu sagen, hallo zu sagen, dann schnackelt es schon bei euch? Ja. Am Telefon? Ja, also wir telefonieren auch so 4 bis 5 Mal am Tag zusammen. Gibt es denn dann auch schon so ein bisschen, so haarscharf, ein bisschen Telefonsex? Ja. Ehrlich, auch schon? Das war direkt am Anfang gewesen. Was macht er denn vom Beruf, wenn ich fragen darf? Er ist im Baubedarf tätig. Im Baubedarf? Er arbeitet in einem Geschäft? Nee, der arbeitet nicht im Geschäft. Achso, aber er kann sich ja irgendwie zurückziehen mal in einen Raum, wo er in Ruhe telefonieren kann. Ja, ja. Oder mit Handy irgendwo. Ja, der ist auch viel mit dem PKW unterwegs, weil er arbeitet zwischen Deutschland und Schweiz. Kann es denn dann passieren, dass ihr so richtig knallharten Telefonsex auch macht? Da ist es noch nicht immer hinzugekommen, weil er sagt immer, er wird sich alles für zu Hause aufhören. Achso, aber ihr macht euch schon heiß am Telefon? Ja, ziemlich heiß. Wie macht ihr euch denn heiß am Telefon? Das fängt dann immer an, dass wir uns irgendwie an das letzte Mal immer an den Abend erinnern, wo wir dann Sex hatten. Ja. Und dann fängt das Thema halt an und dann komme ich noch hinzu mit irgendwelchen Worten, die ich ihm sage. Und das wird dann bei ihm immer mehr. Und am liebsten würdest du dann in das Telefon reinkriechen? Durch die Leitung durch. Durch die Leitung durch, direkt zu ihm hin? Ja. So macht ihr euch am Tag dann heiß. Dann kommt der Freund irgendwann nach Hause am Abend. Ja, und dann direkt. Wie stelle ich mir das vor? Du bist dann schon frisch gebadet und geölt und empfängst ihn im Negligé? Ja, so geht das leider nicht, weil ich habe eine 4-jährige Tochter und die ist dann noch wach, wenn er nach Hause kommt. Dann geht das nicht, stimmt. Das würde ich der Kleinen nicht antun, dass sie sowas ansieht, aber wenn wir dann unsere Ruhe haben, dann also nicht direkt aufeinander herfallen, dann sind schon Zärtlichkeiten dabei, aber. Sag mal so, wir können nicht miteinander schmusen, ohne dass es danach Sex kommt. Das geht bei uns nicht. Ja, also ein junges Paar, ein halbes Jahr zusammen. Ja. Wie viel Mal treibt ihr es denn am Tag, so in der Regel? Also ich sag mal, 8 Mal war das hintereinander. Könnte ich überhaupt nicht. 8 Mal? Hintereinander. Und das schafft er auch? Mittlerweile ja. 8 Mal kriegt er einen hoch? Also da habe ich keine Probleme. Ich brauche nichts zu sagen, gar nichts. Der braucht mich nur anzusehen. Das ist ja unglaublich. Brauche ich schon gar nichts mehr zu machen. Das ist ja unglaublich. Ich wage mir überhaupt gar nicht vorzustellen, wie es dann am Wochenende ist, wenn ihr so Zeit habt und zu Hause seid. Wenn die Kleine vielleicht mal bei der Oma ist oder so und ihr ganz alleine seid. Dann kommt das schon mal vor, dass wir eigentlich so entweder vom Bett oder auf einer Couch gar nicht mehr runterkommen. Das kommt ganz drauf an, ob was am Wochenende geplant ist oder nicht. Also du kannst nach so einem Wochenende noch ganz gut laufen am Montag? Ja, aber es kommt auch drauf an, wo wir sind. Wie, wo ihr seid? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel spazieren sind, da ist es schon über uns gekommen. Da sind wir einfach in eine Ecke gefahren, wo keiner war. Mhm. Und dann sind wir einfach über uns hergefallen auf der Motorhaube. Auf der Motorhaube? Ja, und dann eine halbe Stunde später wieder in so einem Bahnübergang. War auch noch am Regnen dabei, die Sau hat und so, war alles nicht gestört, also war im Winter. Also Sex im Freien ist dann auch immer angesagt? Ja, aber so, dass es keiner mitkriegt. Also da legen wir schon Wert drauf. Also ihr wollt euch nicht zeigen, seid keine Exhibitionisten. Nein, ich hab es auch nicht gerne, wenn einer bei zuschaut oder sowas, ja. Aber irgendwie, es gibt den gewissen Anreiz. Ihr seid nur absolut rattig aufeinander, ne? Kann man da so sagen? Ja. Und dann ist es fast egal, wo ihr euch aufhaltet. Ihr müsst dann. Also es kann auch schon vorkommen, dass wenn wir bei guten Freunden sind, dass wir dann mal kurz eine halbe Stunde weg sind oder so. Wo geht ihr denn dann hin? Wo, auf die Toilette oder wie? Also die sind so tolerant, die merken dann, wenn wir am Schmusen sind. Das wird immer wildern sagen, die kommt, geht rauf ins Schlafzimmer oder so. Und ja, dann, auch schon sehr nette Bekannte, die das dann so mitmachen. Ja, das sind unsere besten Freunde. Ach so, genau, wie wir dazu stehen. Und ich meine, ich finde das auch ganz klasse so, weil ich kann mich bei ihm freigeben, er kann es bei mir auch freigeben und er muss es aber auch lernen, sag ich mal so. Interessant ist ja, er muss es lernen, das heißt, er war am Anfang nicht so drauf? Nee. Aha, aber ich glaube, dass man das auch gar nicht lernen kann. Entweder ist es da oder ist es nicht da. Nee, er ist 13 Jahre älter wie ich und hatte vor mir Beziehungen gehabt, wo die Partnerin, sag ich mal, nicht so freizügig gewesen war. Ach so. Das heißt, du musstest ihn erstmal so ein bisschen freilegen, ne? Ja, also sie haben nur Missionarstellung gemacht und wenn sie fertig war, dann sollte er auch schnell kommen, weil dann hatte sie keine Lust mehr. Dann war es für sie die Sache erledigt. Wie lange dauern denn immer so eure Nummern? Das ist unterschiedlich, wie wild wir aufeinander sind. Also das kann... Das kann zack, zack, quickie werden? Das kann... Kann aber auch eine Stunde oder noch länger dauern? Noch eine Stunde oder länger dauern, ja. Also interessant ist ja bei dem Fall, dass sich da zwei Leute gefunden haben, wenn auch bei ihm so ein bisschen nachträglich, wo das gleichermaßen stark ist, die Leidenschaft. Schlimm ist das, da habe ich schon ganz oft hier auch gehört, wenn nur einer in der Beziehung halt so wahnsinnig drauf ist und der andere nicht mehr möchte und nicht mehr kann. Dann wird's heikel, ne? Dann, also ich sag mal, Sex ist zwar für mich wichtig, aber ich meine, ich weiß auch, er ist halt 13 Jahre älter wie ich und irgendwann mal, wenn wir für immer zusammenbleiben, dann kommt bei ihm mal die Phase, sag ich mal, wo es eben nicht mehr bei ihm so klappt. Das fängt ja bei dir auch, wenn ihr viele Jahre zusammen aber seid. Ich sag mal, Sex gehört zu einer Beziehung dazu. Natürlich, wir verstehen uns auch so prima. Ja. Und wenn das halt nicht mehr so geht, dann ist es halt nicht mehr so schlimm. Das ist für mich aber kein Grund, um fremd zu gehen. Ich bin zwar, ich sag mal ganz klar, Sex geil, er sagt auch selber, du bist ein Nymphomanin, aber... aber wenn es nicht so wäre, wäre es auch okay, da wäre die okay. Beziehung und der Freund wichtiger und lieber. Ja. Ja, das ist so eine tolle Einstellung, finde ich wirklich ganz toll und auch respektabel, dass du dann nicht sagst, ich hole mir das irgendwie woanders. Nee, das absolut nicht. Bevor ihr zusammengekommen seid, vor einem halben Jahr, warst du da auch schon so krass drauf oder nicht, oder ein bisschen abgedämpfter? Da war ich an für sich auch so krass drauf. Da war ich auch in einer Beziehung zu gewesen. Aber die Beziehung, die ist tierisch gescheitert. Und ich sag mal, da ist auch der Sex, die Lust, ist immer mehr weggegangen. Klar, von dem Partner auch, ich sag mal, es hängt von dem Partner ab. Und ich kriege von meinem Partner unheimlich viel Liebe, Geborgenheit. Und wenn das alles stimmt, ich kann mit ihm über alles reden. Wir reden auch über Sex ganz öffentlich. Also da habe ich gar keine Probleme mit, weil ich sage immer, alle machen es und keiner redet drüber. Natürlich, sicher. Und von daher habe ich keine Probleme damit. Und wenn er zu mir sagt, er will was Neues ausprobieren, ich bin auch sehr probierfreudig, sage ich mal. Habt ihr denn so den relativ normalen Sex oder geht es auch ins Extremere? Habt ihr auch so ein bisschen Sadomaso Anleihen oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben jetzt auch schon anal ausprobiert. Und gefesselt ihr euch? Das haben wir auch schon gemacht. Habt ihr auch schon mal. Also so ein bisschen. Was mich auch so ziemlich anmacht, das ist, wenn er irgendwie was anhat, was aus Nylon ist. Dieses kalte, weiche, das macht mich schon irgendwie an. Und also dann, wenn er auch schon mal sagt, dass ich seine Hure bin oder so. Also du willst ein bisschen beschimpft werden, findest du geil? Nee, nicht beschimpft werden, das nicht. Das ist für mich keine Beschimpfung. Einfach nur, er sagt... Eher derbere Worte benutzen, sowas. Ja, einfach nur dieses Wort Hure. Also das gefällt ihm und das gefällt mir. Aber jetzt irgendwie du Schlampe oder mich an das irgendwie nicht. Krasse anpacken, das mag ich. Also Hure ist dann schon so ein Wort, wo er dich schon in Stimmung bringen kann, ne? Ja. Indem er damit anfängt. Und du findest es auch geil, wenn er beispielsweise so eine hautenge Radlerhose oder sowas anhat? Ja. Sowas zum Beispiel. Ja. Und was ich auch gerne mag, ist, wenn ich jetzt weiß, er ist jetzt mal über Nacht weg oder so, durch seinen Beruf eben, und er erzählt mir dann abends, er war so geil auf mich gewesen, was ich selbst gemacht hat. Das findest du auch gut. Das finde ich auch. In den Zeiten, wo du keinen Mann hattest, ich weiß gar nicht, ob es das mal gab, dass du keine Beziehung hattest. Ja, das gab es. Das gab es. Ist der sexuelle Trieb dann auch so stark, dass du auch sehr, sehr viel onanierst, masturbierst? Nee, das nicht. Nee. Das nicht. Das muss also ein Mann muss dabei sein. Da muss ein Mann dabei sein. Ich meine, ich habe auch One-Night-Stands gehabt und auch Beziehungen, da lief dann wirklich nur Sex. Aber ich muss sagen, wenn man Menschen liebt, dann ist das ganz anders. Kann man gar nicht vergleichen, finde ich. Natürlich, klar. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich so sage, dass, also ich würde vielleicht mal sagen, 80% der Gedanken am Tag bei dir um Sex kreisen. Ist das zu hoch gegriffen? Ja. Ist zu hoch? Ja. Also so viel nicht? Also ich würde sagen... Die Hälfte? Nee, 80, 95, bis zu 95%. Also ach so, mehr noch sogar. Ja, also so wenn er jetzt nicht da ist oder so, dann ist immer der Sexgedanke, ne? Mhm. Und wenn er dann auch nach Hause kommt, direkt auf ihn drauf und sag mal dann, wenn die Kleine dann schon im Bett ist, dann direkt... Du hast gerade gesagt, wenn er unterwegs ist und er dann masturbiert, wenn er onaniert, dass sich das ja anmacht, die Vorstellung. Ja. Machst du es denn dann auch alleine, wenn er weg ist? Kommt mal vor. Aber das ist dann irgendwie langweilig, danach denke ich mir, boah, ist das öde. Ihr solltet euch dann vielleicht wirklich zusammen telefonieren in der Nacht, wenn er irgendwo in einem traurigen... Ja, das fehlt aber auch. Das ist zwar schön und auch ein bisschen kribbelnd, aber ich finde dieses Heißmachen am Telefon... Ist das Allerbeste. Das ist das Allerbeste. Ja. Das finde ich hier tausendmal schöner. Ja. Und was ich auch mag, das ist, was er auch gemacht hat, wenn ich am Schlafen bin und legt sich dann neben mich und dann macht er sich selber und ich kriege es nicht mit. Ach. Und also ich bin auch absolut nicht, weil viele Frauen sind darüber, boah, der macht das und ja. Finde ich überhaupt nicht schlimm, ne? Aber du kriegst es ja nicht mit, dann kannst du dich ja auch nicht anmachen. Nee, aber er sagt es mir ja danach. Und danach bist du dann ganz Feuer und Flamme. Dann sag ich ihm auch, warum hast du mich nicht geweckt? Und wenn du währenddessen wach würdest, würdest du dann wahnsinnig vor Erregung? Ja, dann würde ich mitmachen. Würdest du mitmachen? Würdest du erst noch ein bisschen spielen, so tun, als würdest du schlafen? Nee, da könnte ich mich, glaube ich, nicht halten. Ja, vielleicht so eine Minute und dann müsstest du mitmachen. Nee. Eine Minute. Kann ich nicht. Also wenn ich das sehe und er macht das, das macht mich irgendwie rasend. Er weiß auch ganz genau, wenn wir beim Sex dabei sind, ja. Dann führe ich ihn immer mit der Hand so hin, also dann weiß er ganz genau, jetzt dann gehe ich voll ab. Jetzt ist grünes Licht, jetzt geht's ab zu zweit. Ja, er hat ja auch eine Zeit lang gedacht, am Anfang unserer Beziehung, dass ich vielleicht irgendwie mal auf den Strich gegangen bin oder sowas. Ach. Weil ich eben so abgehe und er das nicht kennt. Und hat das auch von der damals war ich noch 21, wo wir zusammengekommen sind, hat das auch nicht gedacht, dass eine 21-Jährige so drauf sein kann. Ja. Das kannte er absolut. Also ich glaube, dass viele Männer jetzt deinen Freund beneiden, was für eine tolle Freundin er hat und wie die Svenja abgeht. Glaube ich. Er freut sich auch immer drüber. Also Svenja, meine Empfehlung, meine Grüße an deinen Freund. Ja, werde ich machen. Und habt ihr beide noch sehr viel und recht viel Spaß miteinander? Also auf jeden Fall. Und wenn es ein bisschen nachlässt, ist auch egal, habt ihr eine gute Zeit gehabt und ihr habt euch lieb und das ist das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Na, tschüss. Das war die Svenja, die nymphomanische, nette Svenja. Unser Thema heute Nacht, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. In welchem Leben da draußen von euch, von dir, dreht sich alles um Sex? Privat oder vielleicht auch beruflich, wenn ihr mir davon erzählen wollt, gerne 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Jana ist dran. Frauen sind heute wieder dran. Frauen. Ja. Oh. Genau. Bei mir dreht sich auch alles um Sex, allerdings beruflich. Allerdings auch nicht so angenehm wie bei deiner ersten Anruferin heute. Nicht so angenehm? Nee, um Gottes Willen. Erzähl, arbeitest du auch als... Ich war gerade, weil die Stimme so schön ist. Deswegen habe ich gerade so gemacht. Sehr schöne Stimme, also muss ich sagen. Ja, man hat mir auch schon gesagt, ich hätte eine Telefonsexstunde. Absolut, habe ich gerade gedacht, die Jana macht bestimmt Telefonsex. Aber das ist nicht der Fall. Nein, falsch. Erzähl, was du machst. Ich bin ich selber bezeichne es als Callgirl. Ich mag den Begriff Prostituierte nicht. Ja. Da kriege ich auch eine Gänsehaut, wenn ich denke, ich bin eine Prostituierte. Und ich mache halt größtenteils Hotelbesuche. Mhm. Auch, glaube ich, auf einem höheren Niveau als das Mädel da vorhin. Bist in einer Agentur angestellt? Ich bin in einer Agentur, genau. Ja. Und wie gesagt, Hotel. Und das kostet auch bei uns mehr. Mhm. Und die Kundschaft ist, glaube ich, auch ein bisschen höher denn gestellt, dass sie sich sowas leisten können. Also das sind dann auch schon mal 4- oder 5-Sterne-Hotels, in denen du gehst. Und das sind Manager, Geschäftsleute. Reichere Leute, Männer halt. Größtenteils halt auch Ausländer. Also es ist ganz wenig, dass ich Deutsche, sondern Amerikaner, Kanada, wirklich von der ganzen Welt, dass die Leute da kommen. Und ich glaube auch, weil halt Deutschland ein Land ist, das anbietet. Ich glaube nicht, dass das in allen Ländern so ist, dass halt diesen Service gibt. Das ist für die auch praktisch, die müssen nicht in irgendwelche Etablissements gehen, sondern die rufen an und ihr kommt dann zu denen ins Hotel. Die Nathalie gerade am Anfang, die 18-Jährige, hat das ja in den schönsten Farben geschildert, ihren Job. Als sie hat ja auch gesagt, dass sie also als Hure arbeitet. Ich muss dazu sagen, es ist nicht mein Hauptjob, ich bin Studentin. Aha, was studierst du? Ich studiere Sprachen. Sprachen. Wie praktisch, wenn du mit vielen Ausländern zu tun hast. Also deswegen werde ich dann auch immer dahin geschickt. Ja, was? Welche Sprachen studierst du? Muss ich das jetzt? Nein, stimmt, du hast recht, wir wollen dich gar nicht so erkennbar machen. Das ist völlig nebensächlich. Wie lange machst du das? Vielleicht noch vorab gefragt. Wie lange machst du das schon? Ich mache das erst ein Dreivierteljahr. Aber du findest das nicht so rosig alles? Nee, ich mache es auch aus finanziellen Gründen und ich hoffe auch, dass ich bald damit aufhören kann. Was genau gefällt dir nicht an diesem Beruf? Oder an dieser Nebentätigkeit? Ich kann privat keinen Sex mehr haben. Mhm. Es ist wirklich so, dass ich, wenn es wirklich dazu kommt, mein Programm abspule. Das, was du bei den Kunden auch abspulst? Genau, und selber nichts davon habe. Mhm. Ich habe seitdem auch keine Beziehung mehr gehabt. Es geht auch gar nicht, man kann dann nicht irgendwie, also ich zumindest nicht, das irgendwie miteinander koordinieren. Mhm. Und wie gesagt, es gibt wirklich keine Chance mehr, dass ich irgendwie selbst irgendwie befriedigt werde. Ist eine Beziehung gar durch diesen Job kaputt gegangen vor einem Dreivierteljahr? Nein, zum Glück nicht. Nein, du warst also solo, als du den Job angefangen hast. Ja. Die Nathalie vorhin erzählte ja, dass sie selbst während der Arbeit auch sehr viel Spaß hat und auch einen Orgasmus hatte. Hast du nicht? Also es ist wirklich so, dass die sich wirklich Mühe geben. Und die sagen dann auch, ja, ich möchte, dass du halt deinen Spaß hast und ich möchte, dass du auch kommst und fragen halt auch direkt danach, aber... Hm. Du spielst es denen immer vor. Ja. Ja. Klar. Du hast für dich alleine auch keinen Spaß am Sex mehr, wenn du zu Hause bist und für dich? Nee, um Gottes Willen. Also das habe ich auch vorher schon nicht gemacht. Das hast du vorher auch schon nicht gemacht? Du hast noch nie onaniert, nie masturbiert? Nee. Ach. Nee. Warum nicht? Ich weiß nicht. Das hat mich noch nie irgendwie gereizt. Ich hatte halt immer jemanden zur Hand. Das, ja gut, aber das hört man so oft bei Frauen. Und ich verstehe das immer nicht, dass man das nicht selbst an sich ausprobiert und mal testet, wie man... Nee, man, weiß nicht. Das ist mir auch nicht so angenehm. Mhm. Also es ist auch... Hattest du denn überhaupt früher schon mal so in deinem normalen privaten Leben eine schöne sexuelle Erfahrung? Oder eine, ja, sicher. Das hattest du. Also eigentlich immer. Das heißt, du hast auch schon einen Orgasmus erlebt beim Sex? Ja. Ja, ich frage jetzt so, es gibt ja nur viele Aber Frauen... Aber seitdem nicht mehr. Mhm. Seitdem nicht mehr. Mhm. Es gibt immer mal, dass man jemanden kennenlernt und wie gesagt, wenn man sich dann näher kommt und es dazu kommt, ich kann es echt nicht mehr genießen. Und ich denke auch, wenn ich den Job beendet habe und danach muss ich mich, glaube ich, auch wirklich erstmal wieder einfinden, dass ich sagen kann nach einer gewissen Zeit, okay, ich kann es wieder genießen. Lässt du dich denn überhaupt jetzt in dieser Zeit, während du gearbeitet hast, hast du dich da auf private Kontakte eingelassen mit Männern, sodass es... Selten. Also inzwischen habe ich es eigentlich ganz gelassen, weil es ist einfach nicht so möglich, sage ich mal. Ekelst du dich manchmal während deiner Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Oh, das kam aber jetzt von Herzen, auf jeden Fall. Also das ist wirklich, also ich meine, klar, wenn die Leute, also bei gewissen Leuten ist es wirklich, die sind auf Reisen und haben einen anstrengenden Tag gehabt, möchten jetzt das irgendwie noch abschließen, indem sie halt sich ein bisschen amüsieren. Mhm. Aber bei manchen merkt man halt wirklich, die kriegen normal keine Frau mehr. Mhm. Ja, und dann fährt man dahin und... Was ekelt dich am meisten? Oder was hat dich bisher am meisten geekelt? Es sind einfach, also ich bin 20. Mhm. Und wenn dann welche sind, die 60 oder älter sind, das finde ich einfach nicht mehr schön. Mhm. Also ein großer Altersunterschied. Wie ist es so? Ich bin selbst ein absoluter Geruchsempfindling, sage ich mal. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich sowas machen würde wie du, dass mir so fremde, ungepflegte Gerüche ganz viel das zu schaffen machen. Aber nicht. Bitte? Das hatte ich noch nicht. Das hast du nicht so. Also wie gesagt, die Leute sind auch sehr gepflegt und man merkt auch halt, dass da richtig was dahinter steckt an Geld. Und aber, Wie alt war der älteste Mann, den du bisher schon hattest? Der war 68, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, die müssen dann auch ein bisschen mehr hinblättern als vielleicht unter normaleren oder geschäftlichen Umständen. Wie viel kostet das und wie viel bekommst du? Erstmal die Frage, wie viel kostet den Männern das? Also die Männer kostet das 400 Mark, das sind 60 Minuten. 60 Minuten, 400 Mark? Und da ist auch wirklich... Mein Blick auf die Uhr. Aber diese 400 Mark sind das, was sie geben müssen. Aber es ist fast nie, dass ich nur 400 Mark kriege. Das heißt, also, die geben auch noch gut Trinkgeld oder so? Ja, zum Glück. Ja. Und das muss ich dann natürlich auch nicht teilen. Ja. Von diesen 400 Mark, die obligatorisch dann sind, wie viel bekommst du davon? Drei Viertel. Drei Viertel, naja gut, das ist natürlich auch. Wie oft bist du im Einsatz? Das kommt drauf an, wie groß die Nachfrage ist. Kannst du sagen, was du jetzt so über den Daumen so in den letzten im Monat so verdient hast, in den letzten Monaten? Nee, das kann ich nicht sagen. Aber ist eine ganze Menge wahrscheinlich, ne? Das geht schon in die mehrere tausend Mark. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn nicht gar an die 10.000 ran, ne? Ja, kann ja. ich sagen. Das ist natürlich eine Stange Geld für eine Studentin. Wenn man da bei Aldi in der Kasse sitzt oder Pakete packt, da muss man heftig verarbeiten, ne? Um ja. auf den darauf zu kommen. Die Nathalie hat vorhin auch erzählt, dass die Gäste draufzahlen müssen, also für besondere Französisch. Ja, das mache ich aber alles nicht. Das machst du nicht? Das mache ich alles nicht. Französisch machst du nicht, Anal machst du nicht? Also Französisch schon, aber auch nur mit Gummi. Ja. Das ist wirklich, da gucken auch viele ein bisschen komisch, dass ja. das halt wirklich in anderen Ländern nicht so mhm. ist. Aber gerade wenn ich dann sowas höre und ich weiß, der war vorher auf Geschäftsreise in Russland oder mhm. was weiß ich wo, da sträuben sich mir auch die Nackenhaare mhm. und ich denke mir, wer weiß Gott, was der mit sich rumschleppt. Und da bin ich auch wirklich drauf bedacht, dass ich da nie irgendwie, also das ist dann auch gut, dann gebe ich dir halt 1.000. Das ist auch immer schon wirklich der Spruch, der fast dann immer kommt. Ja, aber da gehst du nicht wie gesagt, so viel Geld ist mir das nicht wert. Ja. Da ist mir also mein Leben echt wichtiger. Die bieten dir auch mehr Geld an, dass ein normaler Geschäftsverkehr ja. Dann ohne Gummi läuft. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du sagst nein, sind die dann sickig oder akzeptieren die nein, das dann? Nein, die meisten finden es dann auch gut. Mhm. Und ich mache denen das dann auch klar, dass ich es ja nicht nur für mich mache, sondern mhm. auch für sie. Küsst du diese Männer? Das kommt drauf an. Das also wenn es jetzt wirklich alte Männer sind, dann mache ich es nicht. Und mhm. wenn es aber auch angenehm in Anführungsstrichen sind, ja. dann ja. Also das gehört unter Umständen zu diesen 400 Mark dazu, dass man dann auch geküsst wird? Ja. Ja. Das ist für die auch, glaube ich, also ich habe das gemerkt, wenn ich hinkomme, dass die das voraussetzen. Mhm. Musst du dich da besonders stylen vorher auch? Hast du besonders schicke Unterwäsche an oder ja, Strapse Fall. Oder weiß ich was? Wie läufst du da auf? Wie siehst du aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ich merke schon, wenn ich durch eine Hotelhalle laufe, dass dann alle Blicke sich hinter mir her drin, mhm. aber ich sag nur, ich sehe gut aus, mhm. aber nicht, dass man sieht, was ich bin. Mhm. Das sieht man auf gar keinen mhm. Fall. Und da bin ich mir auch sicher. Da achte ich auch drauf. Ja, und hast du immer so eine besondere Reizwäsche? Hast du an, ja. hast du drunter? Oder? Drunter habe ich halt was Schönes, aber mhm. So sehe ich ganz halt normal aus. Mhm. Mensch, Jana, jetzt hast du mir das so ausführlich erzählt und du erzählst das alles mit so einem schweren Herzen, mit so einer Schwere. Ja, ich mache es halt nicht ganz freiwillig, ich zahle damit meine Schulden ab. Ja, das wollte ich jetzt fragen, warum machst du es denn dann überhaupt? Ja, also deswegen sage ich, ich gucke auch immer schon nach Tag X, wenn ich sage, ja, letzter Kunde, heute ist over. Was sind denn das für Schulden, die du abzahlen musst, wenn du das erzählen magst? Nee, möchte ich nicht erzählen. Wie hoch sind die? Sind die sehr hoch? Ja, sonst müsste ich, glaube ich, nicht machen. Sehr, also richtig. Also ich muss auch sagen, dass das Studium halt auch ziemlich teuer ist. Klar. Und ich habe ja noch einen anderen Job, mit dem ich halt versuche, über die Runden zu kommen. Mhm. Aber selbst das klappt nicht immer. Mhm. Gut, ja. Das Studium ist teuer, aber nur... bei mir ist auch das Problem, dass ich halt manchmal einfach jemanden gerne hätte, mit dem ich drüber reden kann. Mhm. Und da war halt heute das oder der war da und das war wirklich unter aller Sau. Aber es weiß überhaupt keiner und man schleppt dann auch wirklich so viel Ballast mit sich rum, wenn man wirklich mit niemandem mal drüber reden kann. Niemand, auch die beste Freundin weiß es nicht. Es weiß wirklich niemanden. Mhm. Hast du nicht Angst, dass es dann vielleicht auch irgendwann durchsickern würde, da in der Stadt, wo du arbeitest, dass man dich da erwischt, sieht oder dass du auch einen Kunden stößt, der dann wieder jemanden kennt aus deinem Umfeld? Ein gewisses Risiko ist ja da. Ein gewisses Risiko ist da, ja. Das ist auch immer so ein bisschen, aber also... Es ist schon echt hart. Also ich habe mich echt gewundert, wie sie gesagt hat, dass es ihr wirklich Spaß macht. Und ich glaube, jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, der sowas macht, geht da völlig anders mit um. Und ja. Du hast gerade den Tag X benannt. Du hast ihn dir wahrscheinlich schon grob ausgerechnet. Wie lange musst du das denn machen, um das zu schaffen, was du dir vorgenommen hast? Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr noch also schaffe. Mhm. Du willst die Hintergründe nicht erzählen, das akzeptiere ich auch und bohre da jetzt auch nicht weiter nach. Ich möchte nur noch so abschließend zu dir sagen, Jana, nimm das sehr ernst, dass du da so drunter leidest und nimm es auch sehr ernst, dass deine Sexualität so gestört ist im Moment. Mhm. und vielleicht sogar sehr beschädigt wird dadurch. Du hast gerade auch gesagt, ich brauche danach wahrscheinlich lange Zeit, um wieder so mich zu normalisieren. Ja. Ich glaube, damit ist nicht zu spaßen. Ich sag's einfach mal jetzt so, ich kenne deine ganzen Hintergründe ja nicht. Spiel da nicht mit deiner Seele und auch nicht mit deiner Gesundheit. Ja, mache ich. Dankeschön. Alles von Herzen, alles Gute. Okay. Tschüss, ja. Tschüss. 1.40 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.40 Uhr und 55 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ich möchte mit Menschen sprechen, die das sagen, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Freiwillig oder unfreiwillig, privat oder jobmäßig. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist eine freie Telefonnummer, das heißt eine kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Skara ist dran. 40 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Skara. Also bei mir dreht sich ja auch viel um Sex, aber im Moment läuft da mal gar nichts. Und wenn ich dann höre, 8 Mal am Tag, das ist ja schon regelrecht fies. kannst du das richtig nachvollziehen, dass das geht? Nee, also 8 Mal am Tag, ich glaube, dann würde ich ziemlich breitbeinig durch die Gegend nicht laufen. Wahr, also, nicht wahr, das wäre zu heftig. Also, ich kann es mir als Mann auch nicht vorstellen. Ich würde es nicht bringen, 8 Mal am Tag. Nee, dann es wird mir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr machen. Ja. Das wäre ein bisschen zu viel. Du sagst, bei dir dreht sich aber auch irgendwie alles um Sex. Im Moment nur nicht so, aber erklär uns mal die Hintergründe, was los ist oder was war. Das ist folgendermaßen. Ich habe also im Januar einen Mann im Chat kennengelernt, im Internet. Und neugierig wie ich war, habe ich mir seine Homepage angeguckt und dann hat sich herausgestellt, dass er ein Herr ist. Wie ein Herr ist? Ein Herr, in der SM-Szene ein Herr- und Sklavin-Verhältnis. Wow. Und er lebt in einer festen Partnerschaft, er hat eine Sklavin, wollte aber noch eine zweite oder will noch eine zweite dazu haben. Also seine Partnerin, seine feste Partnerin ist seine Sklavin. Ist auch seine Sklavin. Er ist mit der Frau verheiratet und das ist seine Sklavin. Nein, die sind nicht verheiratet. Sie, aber die leben zusammen. Sie leben nicht in einer Wohnung zusammen, aber sie haben eine feste Beziehung. Ach so. Ja, und wir haben lange darüber gesprochen und auch unzählige E-Mails hin und her geschickt. Vorab gefragt, bist du denn so SN-mäßig auch gestrickt? Ja. Ach so, dann ist ja schon mal ganz gut. Ich war schon ganz erschrocken. Ich dachte, du hast damit gar nicht so einen Hut. Und dann ein Herr, was willst du mit einem Herr? Nee, also ich tendiere auch in diese Richtung. Ja. Ja, und jetzt wollen wir diese Beziehung eben so ganz langsam aufbauen. Ja. Haben einen ersten Versuch unternommen. Der ging mit Pauken und Trompeten in die Hose. Ihr habt euch getroffen? Wir haben uns getroffen. Und warum? In die Hose ist ja schon mal nicht schlecht. Das war schlecht. Erzähl. Nee, es war so, ich hatte zuerst nur seine Partnerin getroffen, mit ihr einen Kontakt aufgebaut. Man muss sich kennenlernen, man muss gucken, versteht man sich, mag man sich überhaupt. Man kann ja nicht einfach in so eine Beziehung reinrutschen und sagen, ich gehe jetzt mit einer Frau ins Bett, wenn man sie, das heißt ja immer so schön, wenn man sich nicht riechen kann. Und wir finden uns also beide sehr nett, nur hatte sie eben noch keinerlei Erfahrungen mit einer Frau. Und dann kam der Tag X, dass ich ihn kennenlerne. Ich hatte ihn ja noch nie gesehen vorher, nur auf einem Foto. Und eben die Telefongespräche und die E-Mails. Ja, und dann sind wir hingefahren und es war ein schöner Abend, wir haben getrunken, wir haben Musik gehört, wir haben viel erzählt und weiß der Geier, eins kam zum anderen und er hat angefangen, uns auszuziehen, uns die Augen zu verbinden, die Halsbänder umzulegen, wir haben angefangen, uns zu berühren. Also nur als kleiner Hinweis für die Leute, die sich da nicht so auskennen, das ist dann normal, ne? Dass die Sklavinnen, also die devoten Menschen, dann Halsbänder angelegt bekommen? Ja. So Hundehalsbänder, ne? Ja, ja, so mit Leder und sowas, ne? Genau. Ja. Mhm. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich das auch mal habe. Ich bin da ganz gut informiert. Ja, also ich hätte das nie unterstellt. Niemals. Nein, und wenn es so wäre, wäre es ja auch okay. Ich würde es auch erzählen, aber es ist einfach nicht so. Nein, und ja, und dann kam es eben zu dem sexuellen Kontakt und der Abend lief nicht so gut, weil wir sind über seine Partnerin mehr oder weniger wie Dampfwalzen drüber gerollt, da sie ja keine Erfahrung mit Frauen hat. Mhm. Und es war ein ziemlicher Schock dann, der nächste Morgen, jeder war irgendwo ziemlich betrübt gewesen. Du hast gute Erfahrungen, also reichlich Erfahrungen schon. Reichlich würde ich nicht sagen, aber ich habe schon Erfahrungen mit Frauen gemacht. Ja. Und ja, dann haben wir das ein bisschen zurückgeschraubt wieder. Es ist auch, damit die beiden wieder enger zueinander kommen. Mhm. Ich habe also auch eine große Bindung zu ihm und auch zu ihr. Mhm. Und ja, jetzt wollen wir das Ganze wieder langsam aufbauen. Jetzt lebe ich aber trotzdem seit Januar in dieser Herr-Sklavin-Beziehung. Ich lebe nach seinen Regeln. Aha. Ich befolge diese Regeln. Obwohl ihr euch gar nicht oft seht? Nein. Er gibt dir die Regeln über den Chat oder über E-Mails? Über das Telefon mittlerweile. Ja, über E-Mail, je nachdem. Was ist denn das, so eine Regel, die er dir aufstellt? Zum Beispiel, ich musste das Chatten stark reduzieren. Ich war also schon fast chatsüchtig gewesen. Und ich mache das jetzt noch einmal in der Woche, 3 Stunden ungefähr. Aber auch nicht mehr regelmäßig. Das ist eine Regel von ihm? Das ist eine Regel von ihm. Er sagt, Mädel, also höchstens 3 Stunden in der Woche. Was weiter? Wenn ich chatte, darf ich auf gar keinen Fall mit irgendwelchen dominanten Herren oder Herrinnen chatten. Also das ist mir auch untersagt. Also Sex ist dann schon mal kein Thema mehr beim Chat? Nee, Sexgespräch gibt es da keinen. Ja. Was noch? Weitere Regeln? Das betrifft das Weggehen. Wenn ich die Wohnung länger als eine halbe Stunde verlasse, dann sage ich ihm Bescheid vorher. Sage ihm, wo ich hingehe, wann ich wieder zurückkomme, mit wem ich unterwegs bin. Wenn nach 23 Uhr gehe ich also nicht mehr weg, auch nicht mehr in Kneipen oder so. Ja. Musstest du ihn auch fragen, ob du hier anrufen darfst? Nein, das musste ich nicht fragen, weil wir beide eigentlich oder alle drei oft die Sendung gucken. Aha. Und das ergab sich irgendwo so, dass ich gesagt habe, ich rufe da irgendwann mal an. Und da waren die anderen mit einverstanden? Also er war damit einverstanden? Er war damit einverstanden. Sag mal, Skara, jetzt wird sich wahrscheinlich jeder normale Mensch denken, hat die einen Riss in der Schüssel, dass irgendein fremder Mann, den sie gar nicht kennt eigentlich, ihr genau anweist, wie sie sich verhalten soll. Warum machst du das? Es befriedigt mich. Also das heißt, es ist eine Sexualität bei diesen Regeln, kommt da durch, es hat eine sexuelle Komponente. Das hat es auf jeden Fall. Ich bin glücklich dabei und ich war in vielen Beziehungen, die ich vorher hatte, bevor ich ihn kannte, nicht glücklich und die hielten auch im Schnitt nur 6 Monate. Trotzdem die Bitte um Erklärung. Da ist ein Mann, der entfernt von dir irgendwo lebt und der sagt, Mädchen, du darfst nur bis 11 Uhr ausgehen. Ja. Jetzt gehst du aus, bist irgendwie vielleicht in einer netten Gesellschaft mit Freunden, mit Bekannten, guckst auf die Uhr und siehst, oh, es ist 15:15. Ich muss nach Hause. Es ist 10:45, ich muss nach Hause. Dann brichst du den netten Abend ab und gehst nach Hause. Dann gehe ich nach Hause. Dann gehst du nach Hause. Wo kommt dann die Sexualität? Kommst du nach Hause und denkst, ah toll, ich habe die Regel befolgt, jetzt macht's mich geil oder wie? Nee, ich bin dann sehr zufrieden. Sexualität in dem Sinne, körperliche Sexualität läuft ja gar nicht. Ich lebe so regelrecht in einem Zölibat, das er mir auch auferlegt hat. Also dies, was wir jetzt hier Sexualität nennen, es spielt sich im Prinzip alles im Kopf ab. Genau. Das hat mit Körper und mit Haut und mit Orgasmus gar nichts zu tun. Hat das nichts zu tun. Mhm. Das ist ja auch ein gewisser Schmerz, den ich durchlebe, dass mir eben diese Sexualität fehlt. Der Orgasmus auch fehlt, das ist ganz klar. Oder die körperliche Nähe. Darfst du denn Spaß mit dir selbst haben? Ja. Erlaubt er das? Ja, natürlich. Das erlaubt er. Ja, selbst ist die Frau immer noch. Ja, es hätte ja sagen können, er sagt, pass auf, Skara, du darfst nicht selbst Hand anlegen, dann würdest du es ja auch so tun. Ne? Nein, wenn er das verlangen würde, würde ich das auch nicht tun. Dann würde ich mich auch daran halten. Du würdest dich daran halten, genau. Mhm. Ja. So, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, also wir bauen das jetzt ganz schön langsam weiter auf. Mhm. Halten unseren Kontakt in Form von Telefon, E-Mail, wie auch immer. Mhm. Und mit seiner Partnerin treffe ich mich weiterhin. Mhm. Wir wollen unseren Kontakt intensivieren. Mhm. Also das Ziel ist, dass da so eine Dreierbeziehung aufgebaut wird. Genau. Er ist der Herr und ihr seid die Sklavin. Genau. Hast du gerade gesagt, als ihr euch das erste Mal getroffen habt, hast du und er die Partnerin quasi platt gemacht, ne? So waren deine Worte, glaube ich. Was habt ihr denn dazu dann gemacht? Ihr hattet eure Halsketten angelegt und was ist da passiert? Ja, sie hat ja nicht gesehen, was passiert, was er mit mir tut. Weil sie die Augen verbunden hatte. Genau, ja. Mhm. Sie hat ja nur gehört. Mhm. Und in ihrer Fantasie spielten sich halt Dinge ab, die gar nicht vorhanden waren oder die nicht stattgefunden haben. Mhm. Und es kam dann wohl auch so eine gewisse Eifersucht auf. Ach so. Hast du sie denn in irgendeiner Weise sexuell auch berührt? Hast du etwas mit ihr gemacht? Und das war für sie halt auch dann ein Überfall quasi. Das war völlig neu. Mhm. Es waren so viele Dinge, die an diesem einen Abend auf sie eingestürzt sind. Hat er dir denn Anweisungen gegeben? Hier, Skara, mach das mit der Frau. Nein. Das nicht? Nein, er hat die Hand genommen und hat sie an ihren Körper gelegt. Deine Hand? Ja, aber nicht jetzt so nach Befehl, geh jetzt in die Knie und mach jetzt dies und fass sie dort an oder so. Das also nicht, dass wenn du einem Menschen gegenüber sitzt oder liegst oder wie auch immer da stehst, dann fängst du ja auch an, ihn zu berühren. Und dann muss dir keiner irgendwelche Anweisungen geben. Die Sehnsucht bei dir ist, diesem Mann vollkommen hörig zu sein. Ihm untertan zu sein. Ihm untertan zu sein. Wo ist denn der Punkt, wo du sagst, hier ist Schluss, hier bin ich nicht mehr untertan? Denn wüsste ich nicht. Könnte ich nicht sagen. Ich, da ich sehr, sehr glücklich darin bin, ich bin absolut zufrieden, mir fehlt auch nichts. Na, aber es gibt doch sicher eine Grenze. Also ich glaube, so eine Grenze, wenn er dir jetzt irgendwas befehlen würde, was gegen deine moralischen Grundsätze geht, dann würdest du es doch auch nicht machen. Oder? Ja, natürlich, es gibt es moralische Grundsätze. Mhm. Ich würde zum Beispiel Lisa Kindersex machen. Oder sowas zum Beispiel. Oder irgendwie Tiere quälen, wenn er drauf stehen würde. Genau. Sowas genau. Nicht. Nein, sowas auf gar keinen Fall. Aber da würdest, nehmen wir mal an, du würdest ihn noch nicht so gut kennen. Und er würde jetzt irgendwann zu dir sagen, Skara, mich macht es geil, wenn du eine lebendige Katze quälst und sie mit Schmerzen traktierst, so etwas. Würdest du dann sagen, nein? Nein. Nein, das geht ja auch gar nicht. Ich könnte auch gar nicht quälen. Ich bin ja nicht so was von dominant oder sadistisch veranlagt. Mhm. Das ist ja das Gegenteil. Mhm. Das ist Masochist hier. Mhm. Aber da sind so Grenzen auf jeden Fall da, wo du sagst, das geht nicht. Du lebst alleine, davon bin ich jetzt ausgegangen. Warst du schon immer so veranlagt? Hattest du immer Männerbeziehungen dieser Art? Ich hatte diese Veranlagung wohl, aber ich habe sie nie so ausgelebt, weil ich nie die richtigen Partner dazu hatte. Ich habe ein bisschen so ein Händchen gehabt für alle möglichen Absurditäten, was es an Männlichkeiten gibt. Da war ein Hobby-Transvestit dabei gewesen und einer, der war impotent. Das hat sich aber auch erst nach einer gewissen Zeit herausgestellt. Ich glaube, das habe ich auch schon oft gehört, dass gerade so diese Entdeckung des SM-Bereiches oftmals erst im mittleren Alter so kommt, Ende 30, 40. Ja. Dass man das so ganz jung noch gar nicht mitbekommt. Es gibt auch Junge, die das natürlich machen und gerne machen, aber das noch nicht wissen. Nee, das ist wohl auch erst später gekommen. Dass es auch sehr viel Spaß macht, weil es gibt ja auch, in dem Bereich gibt es ja auch Grenzen. Mhm. Also das ist ja nicht so, dass man einen ganz harten SM praktiziert, mit, was weiß ich, mit heißen Nadeln durchstechen oder so irgendetwas. Das auf gar keinen Fall. Mhm. Es soll ja Freude bereiten, es soll auch einen gewissen Schmerz verursachen, aber es soll dem anderen nicht schaden. Abschließend noch die Frage, du hast vorhin auch gesagt, dass die traditionelle körperliche Sexualität hier gar nicht so im Vordergrund steht in der Beziehung. Wenn ihr denn zusammen seid und wenn du mit deinem Herrn zusammen bist, kommst du dann zu einem Orgasmus oder selbst da nicht? Also wenn ich mit ihm zusammen sein werde, dann komme ich zu so einem Orgasmus. Das gibt ein Feuerwerk über Köln wie an Silvester. Ah ja, also weil sich das ja aufgestaut hat und dann auch die Nähe macht, glaube ich, auch viel aus dann. Ja, ne? Ja. Aber das meiste, es ist ja so, das spielt sich eigentlich im Kopf ab. Ja. Und wenn ich mich wirklich jetzt total mal einsam fühle, dann lege ich mich ins Bett, ich schließe meine Augen, ich fasse mich an und ich versetze mich hinein in die gedanklich, wie es jetzt sein könnte oder wäre. Und damit bin ich schon glücklich. Und denkst an deinen Herrn? Ich denke an meinen Herrn. Und auch denn diesen Schmerz, was ich sagen wollte, eben durch dieses Zölibat, das ist ein Schmerz. Ja. Das ist aber ein Geschenk für ihn. Ja. Und dadurch, dass ich ihm das geben kann, geht es mir wieder gut. Es gibt schon verrückte Sachen auf der Welt. Da hast du wohl recht. Die Welt ist aber so kunterbunt und es ist gut, dass es halt so viel auch gibt. Ich wünsche dir alles Gute. Ich grüße den Herrn, falls er zuschaut. Der schaut, du verlässt dich drauf. Schöne Grüße an ihn und auch an die Partnerin. Okay, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Ja, mach's gut, ciao. Wieder eine Frau. Es bringt mich jetzt ein bisschen ins Grübeln, ne? Leben dreht sich alles um Sex und das rufen nur Frauen an. Und ich habe hier nur Frauen, das rufen wahrscheinlich nicht nur Frauen an. Nadine, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nadine. Ja, also hier fängt es so an. Wenn ich morgens schon zur Schule gehe, ja, ja, und ich sitze in der Straßenbahn, dann denke ich eigentlich nur noch an Sex, ja. Siehst du die netten Jungs, die dann auch zum Beispiel. Dann, wenn ich dann also in der Schule sitze, dann habe ich, also ich habe da so einen ganz netten Lehrer, ja. Mhm. Und dann mache ich mir da schon meine Vorstellungen, ja, wie es wäre. Wie alt sind der Lehrer? 45. 45, da machst du dir deine Vorstellung? Ja, weil das ist halt, ich glaube, das ist auch gerade, das reizt mich halt auch gerade, weil der halt ein bisschen halt älter ist und ich weiß, dass ich nicht an ihn herankomme. Ja. Ja. Das heißt, du, wenn er mathematische Formeln dir beibringen will oder was auch immer er lehrt, hast du schweinische Gedanken? Ja, zum Beispiel, wenn er mich dann aufruft oder so, dann werde ich ganz rot und so, ja, also ja, das Typische halt. Ja. Naja, und dann komme ich dann schon, also von der Schule nach Hause, ja, ja, und dann geht's gleich direkt zum Computer, ja, auch ins Internet, ja, und ja, und dann fange ich an zu chatten und dann treffe ich mich auch manchmal mit den, also was heißt manchmal, jede Woche einmal ungefähr. Achso, du lernst die Männer dann im Chat kennen, genau, und ihr macht aber einen Realtreff aus. Ja, genau. In deiner Stadt, in deiner Umgebung. Ja, es kommt aber auch manchmal vor, dass es halt ein bisschen weiter weg ist. Wie alt sind denn die Männer oder Jungs? Bitte? Wie alt sind denn dann die Männer oder Jungs? Also ich hatte auch schon mal einen 32-Jährigen. So alte Socken nimmst du auch? Ja, naja, wenn du den Lehrer nimmst mit 45? Ja, nee, das, ja, also ich meine, es kommt auch immer auf den Typen drauf natürlich, an, wenn er sympathisch ist und attraktiv. Na klar. Ja, klar. Und naja, und lass mich zu diesem Chatten da was fragen. Hast du bei dem Chatten auch Sex? Ist das so ein Sex-Talk? Kann das auch vorkommen? Oder läuft es immer darauf hinaus, dass du dich verabreden möchtest mit den Männern? Also meistens ist es ja dann so, also es ist halt echt verschieden. Also manchmal, da sprechen mich die Typen gleich auf Telefonsex und Cybersex an, ja. Mhm. Und andere, die wollen halt einfach ganz normal chatten. Mhm. Und dann entwickelt sich halt so die Sache. Und dann treffe ich mich entweder schon am gleichen Tag mit ihnen, mhm, wenn sie in meiner Stadt wohnen, ja. Mhm. Und wenn nicht, dann halt erst am Wochenende. Das und, kommt auch schon mal vor. Und das sind dann immer so die schnellen Nummerchen und die siehst du auch nicht wieder, die Männer oder Jungs hinterher. Ja, das kommt auch drauf an. Also wenn mir einer halt gefällt, mhm, ja, dann treffe ich den schon auch ganz gerne nochmal. Das heißt, du hast ein ganz gutes Telefonbuch, wo du blättern, ja, kannst, wenn du Lust hast. Ja, also ich sag mal so, ich chatte zum Beispiel mit 5 verschiedenen gleichzeitig. Aha. Zum Beispiel. Und dann schreibe ich mir zum Beispiel jetzt von 3 die Nummern auf. Sehr raffiniert, sehr raffiniert. Jetzt will ich mal über den Daumen wissen. Du bist 18 Jahre alt. Wie lange betreibst du jetzt dieses Geschäft schon, so mit den Chatten und sowas? Ich würde dazu sagen, so 4 bis 6 Monate ungefähr. Noch nicht so sehr lange. Wie viele Männer hast du denn in den letzten, sagen wir mal, im letzten halben Jahr vernascht? Oh Gott, also... Das musst du noch wissen. Also in einem halben Jahr, da muss die Zahl noch präsent sein. Wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß es nicht mehr, dann... Klar, aber oh Gott, ich kann das gar nicht so schätzen. Also 30? Ja, 30 bis 40 vielleicht. Auch 30 bis 40. Sowas ungefähr, ja. Ist schon eine ganze Menge für ein halbes Jahr, also. Ja, aber das ist ja echt, manchmal echt jedes Wochenende und ich meine, da kommt schon gut was zusammen. Ich hoffe mal, dass du keinen Freund hast. Nee, habe ich auch nicht. Also ich finde auch, mit 18 bin ich auch noch zu jung für eine Beziehung, finde ich jetzt. Ja, also so einen netten jungen Freund, also warum, ja, nur 18, aber, also Moment. Ich will mich zuerst ausleben. Ja. Du willst dich erst ausleben? Ja. Ich wollte gerade sagen, ist es denn nicht vielleicht sogar viel schöner, wenn man einen Freund hat, den man liebt, den man wirklich tief, tief begehrt und dem dann auch Sex zu haben, als immer diese schnellen Ratzfatz-Geschichten, ne? Ja klar, aber den muss man dann auch erst finden. Ich meine, würde ich ihn jetzt finden, ja, mhm, was heißt finden, wenn er jetzt kommen würde, ja, würde ich damit schon aufhören. Aber vielleicht stumpft man ja auch ab, wenn man so viel und so schnell wechselnden Sex hat. Vielleicht wird man dann gar nicht mehr sensibel für die wirklich qualitativen Menschen. Das weiß ich nicht. Ja, nee, ich glaub's schon. Ich weiß nicht, ich glaub's schon. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn man so zu viel. Ja, aber ich meine, das sind ja eigentlich mit den Männern, mit denen ich mich auch treffe, die sind eigentlich nur sympathisch und die sind auch ganz nett, ja. Aber es kommt auch manchmal vor, dass es dann halt wenn ich, also dass auch mehr ist, ja, aber dann merke ich dann wieder, ja, das ist dann wieder nicht. Aber, also, um auf unser Grundthema zurückzukommen, bei dir dreht sich wirklich alles um Sex, ja, ne? Der ganze Tag kreist Sex im Kopf durch dich. Ja, weil ich fange schon an mit dem Chatten und dann kommt manchmal auch noch Telefonsex dazu und das ist halt alles so, weil ich gehe noch zur Schule, ich habe relativ viel. Ja, das wollte ich noch gerade fragen, kriegst du denn überhaupt die Schule gebacken? Ja, das schon. Das schaffst du. Schon ein, zwei Stunden. Also nehme. Was hast denn du für einen Ruf weg? Sagen die Jungs nicht, ja, das ist die alte Schlampe, mein Anführungszeichen gesagt, die nimmt jeden und die will jeden? Also die Männer, die kennen sich ja alle nicht. Ja. Nee, ist klar, ich meine so in der Schule. Hast du da so ein, oder kriegen die das gar nicht mit? Was sind dann? Nee, nur meine Freundinnen. Die Freundinnen. Und zwar, also ich meinte das gar nicht beleidigend, ne, mit der Schlampe. Die, ja, die Jungs reden ja schon mal so. Klar. Die Freundinnen finden es gut? Eine, die ist nicht besser und die andere, die finde ich ganz schrecklich, ja. Also die meint, das wäre auch nichts und die für mich, weil ich bin eigentlich nicht. Nee, jetzt müssen wir Schluss. Jetzt müssen wir Schluss machen. Die Sendung ist gleich zu Ende. In der Technik Leo Scholz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Tschüss, Nina und tschüss, ihr alle.